Der Angriff war so plötzlich und überraschend gekommen, wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Bevor Perry Rhodan, der Kommandant der ersten amerikanischen Mondexpedition, und sein Begleiter Reginald Bull irgendetwas unternehmen konnten, hatte ein grünlich fluoreszierendes Feuer die Funkanlagen ihres Mondpanzers zerstört. 8 Stunden später kämpften sich die Männer mühsam in ihren Raumanzügen zu den Felsen eines Ringgebirges empor. Das Ortungsgerät schlägt weit aus. Das Raumschiff unserer asiatischen Freunde muss gleich hinter diesem Felsen sein. Allerdings tief unter uns. Weiter, Buddy. Wir haben es gleich geschafft. Mein Gott. Perry, was ist das? Nein. Nein, das glaube ich nicht. Oh mein Gott. Perry, das nicht. Ruhe, nicht die Nerven verlieren. Beruhige dich um Himmels Willen. Nicht sprechen. Wenn sie das grüne Leuchten auf die Antennen unserer Helme legen, dann sind wir erledigt. Du hast es gewusst, nicht wahr? Du hast es schon vor Stunden gewusst, Perry. So große Raumschiffe wie das da vor uns kann es doch gar nicht geben. Nicht aufregen, Junge. Das ist kein Raumschiff der Asiatischen Föderation. Es stammt überhaupt nicht von der Erde, sondern muss von einem fernen Planeten gekommen sein. Nicht zu fassen. Was für ein riesiges Raumschiff. Niemand von der Erde hätte unsere Funkgeräte in dieser Weise zerstören können. Und jetzt? Was tun wir jetzt, Perry? Was bleibt uns schon? Wir müssen uns mit denen da im Schiff auseinandersetzen. Sie haben eine Bruchlandung gebaut. Sie haben den halben Kraterwall abrasiert. Wer mögen sie sein? Was glaubst du? Wie sehen sie aus, wie wir? Wo kommen sie her? Und was wollen sie hier? Das werden die uns bald verraten. Und warum haben sie uns angegriffen? Angegriffen ist wohl etwas übertrieben, Bully. Sie hindern uns nur daran, weiterhin mit der Erde zu reden. Sie wollen nicht, dass man dort von ihrer Anwesenheit auf dem Mond erfährt. Das Schiff sieht aus wie eine große Kugel. Und es hat einen Durchmesser von mindestens 500 Metern. 500 Meter. Wie kann ein derartiges Schiff überhaupt starten? Und was für Triebwerke gehören dazu? Unsere Stardust ist dagegen kaum mehr als ein Beiboot. Und wir waren so stolz auf unseren Erfolg. Wir haben den Mond erreicht. Welch ein Schritt für die Menschheit. Und jetzt das. Was meinst du, was wir für die da drüben da sind? Sag nicht Affen. Du bist verdammt stolz. Ich bin stolz, ein Mensch zu sein, ja. Wir haben den Mond bezwungen und wir werden irgendwann auch die Sterne erreichen. Ich fange an, bescheiden zu werden angesichts dieses Raumkolosses, aber Major Perry Rhodan redet davon, die Sterne zu erobern. Lassen wir das, Bully. Die Fremden haben bei der Landung das halbe Ringgebirge abrasiert. Sie haben also Schiffbruch erlitten. Und das macht sie doch eigentlich ganz menschlich. Komm. Komm? Bist du wahnsinnig? Bleib in Deckung. Glaubst du, die wissen nicht, dass wir hier sind? Bully, die hören uns ab. Sie hätten uns längst getötet, wenn sie es gewollt hätten. Hast du das gehört? Jemand liegt auf unserer Frequenz. Was dachtest du denn, Bully? Komm, wir gehen hin. Geh meinetwegen. Ich habe keine Lust, intelligenten Tintenfischen oder ähnliche Monstern in die Fangarme zu laufen. Ich bleibe. Also gut, bis gleich, Junge. Ich weiß, dass du hinterherkommst. Das Riesenschiff war weiter entfernt, als Rhodan angenommen hatte. Wuchtig und bedrohlich wölbten sich die Wände vor ihm auf, und bald konnte er das Raumschiff nicht mehr in seiner vollen Größe übersehen. Als Rhodan unter der gewaltigen Kugel war, die auf zahllosen Landebeinen ruhte, tauchte Reginald Bull neben ihm auf, und über ihnen bildete sich eine gleißend helle Öffnung. Ah, die Einladung. Siehst du die Öffnung da oben, Junge? Aus ihr kommt so eine Art Transportband. Es hat keine Stufen. Du glaubst doch nicht, dass ich da raufkrieche. Reg dich nicht auf, Bully. Stufen oder nicht, wir müssen da hoch. Das Schott liegt mindestens 30 Meter über uns. Ja, richtig. Hier könnte man die Stardust aufstellen. Sie hätte Platz genug hier unten. Das soll wohl so eine Art Intelligenztest sein. Was meinst du? Wie kommen wir da rauf, Perry? Wir steigen einfach auf das Band. Dann werden wir ja sehen, was passiert. Also, hoppla! Perry, was ist? Ich schwebe. Ich schwebe über dem Band. Irgendetwas schiebt mich hoch. Na nun los doch, worauf wartest du? Teufel auch. Wenn man sich wenigstens irgendwo festhalten könnte. Ich bleibe lieber auf allen Vieren. Ist es noch weit bis oben? Nein, du hast es gleich geschafft. So. Jetzt. Du kannst dich wieder auf deine Hinterbeine stellen. Oh, ist mir auch lieber. Perry, das Schott schließt sich. Wir sind im Schiff. Und allein mit den Fremden. Kein Mensch wird uns das glauben, falls wir je wieder Gelegenheit haben sollten, irgendjemandem etwas zu berichten. Was hast du jetzt vor? Verhandeln. Meinen Verstand gebrauchen, was sonst? Klar. Hörst du? Luft strömt in die Schleuse. Ob wir die Helme öffnen können? Nein, noch nicht. Warte. Das Innenschiff der Schleuse öffnet sich. Also dann. Folgen wir der Einladung. Gehen wir in das Innere des Schiffs. Los, komm. Ein Gang liegt vor uns. Er ist leer. Ich dachte, irgendjemand oder irgendetwas will uns empfangen. Ein Tintenfischmonster oder sowas ähnliches. Ja, das kommt noch. Verlass dich drauf. Sie können Ihre Schutzanzüge öffnen. Die Luft ist gut geeignet für Sie. Aha. Du hast es gehört, Bulli. Also los, Helm ab. Aha. Oh. Ah, wunderbar. Nicht so schnell, Perry, nicht so schnell. Willst du hier versauern, Bulli? Los, du komm schon. Wohin führt dieser Gang? Verdammt, in so einem Gang könnte man die ganze Stardis verstecken. Gehen Sie weiter, Bulli. Gehen Sie. Ich warte auf Sie. Meinst du, dass er uns sehen kann, Perry? Bestimmt. Siehst du da? Da drüben ist das Objektiv einer Kamera. Und Mikrofone sind sicherlich auch in den Wänden. Na klar. Das sind ja keine Hinterwäldler, oder? Der Fremde, der die beiden Männer von der Stardust in der Hauptleitzentrale empfing, sah aus wie ein Mensch. Er war groß und schmal, hatte albinotisch rote Augen und weißes Haar. Er sah abgezehrt und schwach aus. Seine Bewegungen wirkten hilflos wie die eines todkranken Mannes. Zwei weitere Fremde hielten sich in der Zentrale auf. Doch sie beachteten Rodan und Reginald Bull nicht. Sie ruhten auf bequemen Liegen und blickten auf ovale Bildschirme, die farbig flimmerten. Sie ignorierten die beiden Männer von der Erde. Kommen Sie. Mein Name ist Crest. Ich bin Perry Rhoden, Major der US Space Force, Kommandant des irdischen Raumschiffes Stardust. Sie haben unsere Funkanlagen zerstört. Wenn Sie noch einen Schritt weitergehen, sterben Sie. Es tut mir leid. Wir haben nicht mit Ihnen gerechnet. Nach unseren Informationen ist der dritte Planet dieses Sonnensystems eine unterentwickelte Welt mit primitiven Geschöpfen. Seit unserem letzten Besuch scheint sich einiges geändert zu haben. Ja, vermutlich. Täuschen Sie sich nicht. Wir sind nicht gekommen, um Verbindung mit Ihnen aufzunehmen. Gehen Sie, ich kann Sie hier nicht dulden. Mir ist es verboten, mit Kreaturen unterhalb der Entwicklungsstufe C zu verkehren. Kreaturen? Kreaturen? Sagten Sie wirklich Kreaturen? Warum haben Sie uns ins Schiff gelassen, wenn das so ist? Ich habe das veranlasst. Da ich krank bin, konnte ich das Gesetz umgehen. Wir dürfen mit unterentwickelten Geschöpfen Kontakt aufnehmen. Sobald der... Ich verstehe vollkommen. Sie benötigen Hilfe? Ach, seien Sie still. Sie sind jung und tatendurstig. Sind alle Angehörigen Ihres Volkes so? Ich denke schon. Haben Sie keine Ärzte an Bord? Warum hilft man Ihnen nicht? Uns fehlen die Medikamente gegen seine Krankheit. Sie haben keine Medikamente? Nein. Wie passt das zusammen? Wer solche Raumschiffe baut, sollte auch in der Lage sein, dringend benötigte Medikamente herzustellen. Gehen Sie, Sie beleidigen mich durch Ihre Anwesenheit. Crest hat Sie gesehen, das genügt. Weiter kann ich Ihnen nicht entgegenkommen. Sie? Ich befehlige dieses Raumschiff. Sie weigern sich zu gehen? Sie legen Ihren Helm ab. Wissen Sie nicht, mit wem Sie es zu tun haben? Ich besitze ein gut funktionierendes Gehirn. Auch wenn das Ihrer Kommandantin nicht passt. Daher weiß ich, dass ich es mit einem Raumschiff voller Schlafmützen zu tun habe. Wie bitte? Sie, Crest, und die Kommandantin dürften die einzigen Besatzungsmitglieder sein, die noch zu klarem Denken fähig sind. Sehen Sie sich doch diese beiden Männer dort vor den Bildschirmen an. Harry. Sie machen einen total degenerierten Eindruck. Auf der Erde würde man sie zur Behandlung in eine Klinik bringen. Harry, Roboter, Sie sehen aus wie Menschen. Was soll das? Sie wissen selbst, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Bedrückt es Sie, von einem Wilden derartige Worte zu hören? Sie wagen es. Sie wagen es, an Bord eines Schiffes des großen Imperiums so etwas zu sagen? Gehen Sie, und zwar sofort. Werden Sie die Stardust starten lassen? Wir sind auf dem Mond der Erde. Wir können hier nur für eine begrenzte Zeit überleben. Sie werden Ihrer Welt nicht von uns berichten. Damit verurteilen Sie uns zum Tode. Wir verfügen nicht über Ihre Technik. Wir können nur für einige Tage auf dem Mond bleiben. Dann müssen wir zurück. Wir beginnen gerade erst mit der Eroberung des Raums. Was haben Sie da gesagt? Womit haben Sie begonnen? Mit der Eroberung des Raumes. Mit der Eroberung des Raumes? Das ist ein starkes Wort. Was stört Sie daran? Wir Menschen von der Erde werden unseren Weg gehen und eines Tages werden wir ebenfalls solche Raumschiffe haben wie Sie. Das ist ganz sicher. Warten Sie bitte. Ich muss mit Thora reden. Thora, kommen Sie bitte. Crest und Thora verständigten sich nun in ihrer eigenen Sprache. Ein hitziges Gespräch entwickelte sich zwischen dem Kranken und der Kommandantin. Rodan und Bully verfolgten es voller Spannung und Unbehagen. Crest hat jedenfalls Macht und Einfluss, das steht fest. Selbst dieses Teufelsweib kuscht vor ihm. Aber was bedeutet großes Imperium? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie bestimmt nicht das einzige intelligente Volk im All sind. Diese Fremden setzen Dinge als selbstverständlich voraus, bei denen unsere Politiker Schreikrämpfe bekämen, wenn wir sie nur erwähnen. Beherrsch dich. Lass dir nicht anmerken, wie überrascht wir sind. Na, ich werde es versuchen. Wir müssen mitreden, Bully. Immerhin sind wir die Vertreter der Menschheit. Begreifst du das? Natürlich. Was glaubst du denn, was ich bin? Überleben möchte ich aber auch ganz gern. Ich bin sicher, dass Crest sich ihr gegenüber durchsetzt. Sieh ihn dir an. Das Weib wird immer kleiner und nervöser. Sie ist blass geworden. Du, ich sag dir. Gleich haut sie ab mit ihren Robotern. Tatsächlich. Sie verschwindet. Wir sind mit Crest allein. Sieh mal, er winkt. Wir sollen zu ihm kommen. Mann, der ist ja vollkommen erledigt. Er kann sich kaum noch auf den Beinen halten. Los, komm. Ich habe einen Arzt in meinem Raumschiff. Vielleicht kann er Ihnen helfen. Wie lange sind Sie schon auf dem Mond? Seit 4 Monaten Ihrer Zeitrechnung. In dieser Zeit haben wir Ihre Sprache erlernt. Wir haben andere Gehirne als Sie. Wir vergessen niemals etwas. Deshalb fällt es uns leicht, ausreichende Sprachinformationen in uns aufzunehmen und zu behalten. Aha. Sie haben also unsere Funksendungen abgehört? Natürlich. Und deshalb sind wir froh, dass wir nicht auf dem 3. Planeten selbst gelandet sind. Dieses Raumschiff auf der Erde? Oh Mann, das hätte einigen Wirbel gegeben. Mehr als das. Denn die Menschen der Erde stehen unmittelbar vor einem ungeheuerlichen Vergehen gegen die Gesetze des Geistes. Sie sprechen von einem drohenden Atomkrieg? Genau davon. Wenn ich es richtig sehe, gibt es auf der Erde 2 Mächte. Die sich feindlich gegenüberstehen. Ganz recht. Der Westblock auf der einen, die Asiatische Föderation mit dem Ostblock auf der anderen Seite. Beide Mächte bedrohen sich gegenseitig mit Atomwaffen. Die Lage ist gespannt. Das ist richtig, aber glauben Sie mir, niemand will den Atomkrieg. Niemand will ihn? Warum bereiten Sie ihn dann vor? Die Menschen suchen nach einem Weg, sich wieder von den Atomwaffen zu befreien. Aber vorläufig weiß noch niemand, ob das überhaupt möglich ist. Das ist der Grund dafür, dass wir Ihre Zivilisation als primitives Leben eingestuft haben. Erst jetzt sah ich mich gezwungen, meine Meinung zu ändern. Sie sind jung, tatendurstig und überaus aufnahmefähig. Deshalb habe ich Sie in die Entwicklungsstufe D eingeordnet. Oh, danke. Als wissenschaftlicher Leiter der Expedition habe ich Thora angewiesen, die Aufstufung in die positronische Speicherbank zu geben. Was hat sie zu der Aufstufung veranlasst? Die Tatsache, dass sie mit der Eroberung des Kosmos begonnen haben. Damit sind Thoras Argumente hinfällig geworden. Ja, wir dürfen uns mit ihnen in Verbindung setzen. Sie benötigen Hilfe, Crest. Lassen Sie mich einen Arzt holen. Ja, später. Sie wundern sich über diese Männer? Sie fragen sich, warum sie uns nicht beachten. Allerdings, ja. Ich sehe diese Männer dort apathisch vor den Bildschirmen liegen. Sie tun nichts. Und das vermutlich seit Monaten, obwohl dieses Raumschiff havariert ist. Nein, sie unternehmen nichts. Ja, sie dagegen scheinen über einen ausreichenden Willen und über Lebenskraft zu verfügen. Dabei sind Sie krank. Crest, Sie und Ihre Männer sind am Ende. Das ist wohl nicht zu übersehen. Was ist der Grund für das Verhalten dieser Männer? Degeneration, ist es das? Ja, das ist richtig. Der Zerfall begann schon vor einigen tausend Jahren, als das große Imperium aufgesplittert wurde. Heute zerfällt das Reich der Arkoniden. Ach, bitte, was tun Sie dagegen? Nichts mehr. Sind schwach und willenlos geworden. Wer sind Sie? Wer ist Thora und woher kommen Sie? Ich gehöre zur herrschenden Dynastie auf Arkon. Thora ebenfalls. Arkon ist eine Welt mehr als 34.000 Lichtjahre von hier entfernt. Demnach beherrschen Sie die überlichtschnelle Raumfahrt? Natürlich. Seit einigen 10.000 Jahren Ihrer Zeitrechnung. Wir sind nicht zum ersten Mal im Sol-System. Früher haben unsere Forschungsraumer die Galaxis ständig durchsucht. Durchsucht? Wonach? Es gibt unendlich viel im Universum zu finden. Wir hatten mit vielen Völkern Kontakt, aber bisher mit keinem, das so ist, wie wir einmal waren. Sie dürften die große Ausnahme sein. Deshalb habe ich sie aufgestuft. Es war mein Recht und meine Pflicht. Sie sind seit 4 Monaten hier. Warum um alles in der Welt sind Sie nicht wieder gestartet? Das ist die Frage einer Intelligenz, die sich nicht vorstellen kann, wie es wirklich um uns bestellt ist. Uns fehlen Ersatzteile. Wir können sie nicht herstellen. Oh, das werden wir übernehmen, Crest. Zeigen Sie uns, wie es gemacht wird, und Sie bekommen alles. Wir holen Ihnen die Sterne vom Himmel, wenn Sie uns sagen, was wir dafür tun müssen. Wir können alles, hören Sie, alles. Ich glaube es Ihnen, Bully. Doch es geht nicht um mich. Sie müssen Thora für diesen Plan gewinnen. Die Frauen unseres Volkes werden von dem allgemeinen Verfall weniger betroffen als die Männer. Daher werden viele Positionen von Frauen besetzt. Interessant. Thora hat einen klaren und scharfen Verstand. Sie, Major Roden, sind der Mann, der sie zu einer Zusammenarbeit bewegen kann. Sie fürchtet sich vor ihnen, was ich ganz erstaunlich finde. Na, Sie übertreiben, Crest. Sagen Sie, was machen Ihre Freunde da eigentlich vor den Bildschirmen? Sie betreiben das Simulatorspiel. Milliarden Arkoniden liegen täglich in dieser Weise vor den Schirmen. Sie verfolgen Fiktivspiele. Bei diesem geht es um die bildliche und akustische Verdeutlichung von Gedankeninhalten. Ah ja, ich denke, ich verstehe. Mein Volk geht darin auf. Wir haben 50 Mann an Bord. Aber ich sehe sie kaum. Fast alle liegen verzückt vor den Fiktivschirmen. Diese Männer sind gleichgültig geworden. Nichts regt sie mehr auf. Das Werk eines neuen Simulatorkünstlers ist ihnen wichtiger als alles andere. Von diesen Männern ist also keine Initiative zu erwarten. Nein, Roden. Nur von ihnen. Es fällt mir nicht leicht. Aber ich möchte sie um Hilfe bitten. Ich bin sicher, dass ein Atomkrieg zwischen der westlichen Welt und dem Machtblock der Asiatischen Föderation unmittelbar bevorsteht. Ein einziger Funke genügt, ihn ausbrechen zu lassen. Crest, Ich habe eine klare Frage dazu. Eine klare Frage? Eine solche Formulierung habe ich seit meiner Jugend nicht mehr gehört. Bei uns werden keine klaren Fragen mehr gestellt. Bitte, was möchten Sie? Können Sie diesen Atomkrieg verhindern? Welche atomaren Waffen werden eingesetzt werden? Zwei Arten. Waffen, bei denen Kernspaltungsprozesse ablaufen, und Waffen, die auf der Kernfusion basieren. Spaltungsprozesse können durch die völlige Absorption der freien Neutronen verhindert werden. Aber auch die Kernfusion können wir unmöglich machen. Ein kleines Gerät genügt dazu. Ein kleines Gerät? Für die ganze Erde? Die Erde ist nur ein kleiner Planet. Und unser Schiff ist ein recht beachtliches Machtinstrument. Perry, du denkst daran, die Technik der Akoniden für die Menschheit einzusetzen. Das ist doch undurchführbar. Crest, wir müssen Sie zur Behandlung zu Dr. Manoli bringen. Er ist in der Stardust. Er ist ein hervorragender Diagnostiker. Er wird herausfinden, was Ihnen fehlt. Danach sehen wir weiter. Ich gehe zum Panzer und fahre zur Stardust. Das brauchen Sie nicht, Bulli. Sprechen Sie mit Thora. Sie wird Ihnen helfen. Sie wird die Stardust mit einem Transportfeld hierher holen. Mit einem Transportfeld? Unsere Stardust. Das ganze Schiff. Wenn das wirklich möglich ist, dreht Captain Flipper durch. Das ist nicht weiter schlimm, Bulli. Dr. Manoli ist ja bei ihm. Thora gab der Besatzung der Stardust einen verblüffenden Einblick in die technischen Möglichkeiten ihres Raumschiffes. Mithilfe von unsichtbaren Kraftfeldern transportierte sie die Stardust von ihrem Landeplatz zu dem Raumschiff der Akoniden. Perry Rhodan, Reginald Bull und Captain Flipper hielten sich danach in der Hauptleitzentrale des Archon-Raumers auf, während Dr. Manoli den Akoniden Crest in einem anderen Raum untersuchte. Nach einigen Stunden kehrte Thora in die Zentrale zurück. Perry, Thora kommt. Ausgezeichnet. Ich habe wieder eine klare Frage, Thora. Kennt man auf Ihrer Welt Zahlungsmittel, also Geld? Bei einem galaktischen Handelsverkehr zwischen mehr als 10.000 bewohnten Planeten lässt sich das kaum umgehen. Sehr schön. Wahrscheinlich muss ich Crest zur Erde bringen. An Bord meiner Rakete haben wir jedoch weder die nötigen Medikamente noch die erforderlichen Untersuchungsgeräte. Wir müssen sie auf der Erde beschaffen. Dazu benötigen wir Zahlungsmittel. Also, was haben Sie anzubieten? Normale Tauschgüter für Entwicklungswelten der C- und D-Stufe. Das sind Werkzeugmaschinen mit eigener Energieversorgung, Vollrobotsteuerung und Laufgarantie für etwa 80 Jahre. Dazu mikromechanische Güter wie tragbare Elementtaster, Bodenreformer, schwere Neutralisatoren für den Ein-Personen-Flugbetrieb und... Hören Sie auf, ich werde wahnsinnig. Damit stellen Sie die Erde auf den Kopf. Das ist Ihre Sache. Nun gut, halten wir uns damit nicht auf. Sorgen Sie bitte dafür, dass die Stardust mit allem ausgerüstet wird, was wir benötigen. Sie riskieren Ihr Leben, wissen Sie das? Schließlich kenne ich die barbarischen Reaktionen von ich... Ja, sprechen Sie sich nur aus, Thora. Es lässt mich kalt. Und beeilen Sie sich mit der Verladung. Ich habe eine schwierige Landung vor mir. Das heißt, einfacher wäre es natürlich für mich, wenn Sie mir eines Ihrer Beiboote geben würden. Hm? Damit wären wir in einer Stunde auf der Erde. In einer Stunde. In 5 Minuten. Nein. Tut mir leid. Nichts außer Crest und einigen Geräten wird jemals den Boden der Erde berühren. Obwohl wir von Crest aufgestuft worden sind? Wenn er das nicht getan hätte, hätten wir nicht einmal verhandeln können. Dennoch darf ich keinen Beiboot zur Erde schicken. Das positronische Gehirn würde streiken, ohne dass ich es verhindern könnte. Moment, was heißt positronisch? Unsere Computer arbeiten elektronisch. Ein Positron ist doch viel zu kurzlebig. Sie werden das vielleicht irgendwann verstehen. Dr. Manoli, erzählen Sie, wie sieht es aus? Ja, es ist so, wie ich befürchtet habe. Es ist Leukämie, Blutkrebs. Wenn Crest auf das Antileukämie-Serum, das vor 2 Jahren entwickelt wurde, anspricht, können wir ihn retten. Und wenn nicht? Dann bleiben ihm nur noch wenige Tage. Thora, Sie haben es gehört. Also fangen Sie endlich mit der Verladung an. Beeilen Sie sich. Scheuchen Sie doch mal Ihre Schlafmützen hoch. Moment, Dr. Manoli, sind Sie sicher, dass Sie sich nicht geirrt haben? Ganz sicher. Das ist allerdings... Roden, Crest ist unser bedeutendster Mann. Tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht. Ich werde Ihnen helfen. Ich gebe Ihnen eine spezielle Funkausrüstung mit, sodass Sie mich jederzeit erreichen können. Na also, warum denn nicht gleich so? Roden, Sie haben noch immer nicht begriffen. Sie wissen nicht, was Macht ist. Wenn ich will, kann ich Ihr ganzes Sonnensystem vernichten. Denken Sie, warum Sie diese Schwierigkeiten auf der Erde haben sollten. Und melden Sie sich bei mir. Thora lässt uns stehen und zieht sich zurück. Naja, wenn sie veranlasst, was wir wollen, dann soll es mir recht sein. Captain Flipper, was ist denn mit Ihnen? Sie sind so blass. Sie kann das Sonnensystem vernichten. Unfassbar. Washington wird Kopf stehen. Oder auch nicht. Sag mal, Perry, was hast du eigentlich vor? Das wirst du noch früh genug erfahren. Kommt, wir gehen zur Stardust. Wir starten, sobald wir alles haben, was wir benötigen. Dr. Manoli kümmert sich um Crest. Wir werden einen Gravitationsneutralisator erhalten, damit Crest beim Flug zur Erde nicht zu hohen Belastungen ausgesetzt ist. Er hat es mir gesagt. Einen Gravitationsneutralisator? Hm. Ich glaube, das Wundern werden wir uns langsam abgewöhnen müssen. Den Arkoniden scheint alles möglich zu sein, was für unsere Wissenschaft noch in weiter Ferne liegt. Stunden später tauchte die Stardust in die obersten Luftschichten der Erde. Sie wurde über Fernsteuerung von Nevada Fields aus gelenkt bis zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Dann tat Perry Rodan etwas, womit niemand an Bord der Rakete und auch niemand auf der Erde gerechnet hatte. Perry, was ist los mit dir? Warum hast du uns von der Fernsteuerung abgeschaltet? Rodan, General Pounder spricht. Was ist los bei Ihnen? Warum unterbrechen Sie die Fernsteuerung? Rodan, melden Sie sich! Bist du wahnsinnig geworden, Perry? Du schaltest das Funkgerät ab. Warum? Warum antwortest du nicht? Uli, hilf mir. Die Gurte sitzen zu fest. Ich komme nicht frei. Das ist auch gut so, Flipper. Das war genau meine Absicht. Bleib sitzen und verhalte dich ruhig. Alter, was soll das? Du funkst SOS. Wo sind wir denn? Und den Kurs habe ich auch geändert, Bulli. Wir landen nicht in Nevada Fields, sondern in der Wüste Gobi. Du bist verrückt, Perry. Das ist mitten im Gebiet der Asiatischen Föderation. Du bist ja wahnsinnig. Das wäre ich, wenn ich wie geplant landen würde. Du weißt es. Verdammt, ja, du hast recht. Aber es passt mir nicht. Dr. Manoli, befreien Sie mich aus meinem Sessel. Helfen Sie mir. Wir müssen diesen Verrat verhindern. Sei still, Flip. Gleich sind wir zu Hause. Das Zielgebiet ist bereits zu sehen. Du kannst es nicht mehr verhindern. Wir landen in der Nähe des nordchinesischen Goshun-Sees. Mitten in der Wüste Gobi. Zu Hause? Hast du zu Hause gesagt? Beruhige dich, Flip. Du schmutziger Verräter, landest das Schiff mitten im feindlichen Gebiet. Das hast du schon länger getan. Der Kurs war vorprogrammiert. So sieht das also aus. Du willst die Stardust an die Chinesen ausliefern. Was bekommt der Starpilot der US Space Force für einen derartigen Verrat? Halt die Luft an, Flip. Wir sind unten. Glaubt ihr wirklich, dass ich einen derartigen Verrat mitmache? Flip, du kannst jederzeit gehen. Niemand wird dich daran hindern. Systeme aus, Bulli. Okay. Alles Weitere übernimmt die Elektronik. So. Sag uns, Perry, warum du hier gelandet bist. Ja, hört mir mal einen Augenblick zu. Ihr solltet allmählich begreifen, dass die Stardust unwichtig geworden ist. Selbst wenn sie in chinesische Hände fiele, wäre das völlig bedeutungslos. Du kannst uns doch nicht für dumm verkaufen! Die Arkoniden haben die Macht, einen Atomkrieg zu verhindern. Das allein ist wichtig. Bedeutend ist nur Crest. Nur er zählt noch. Denn er ist der Repräsentant einer uns unendlich überlegenen Wissenschaft. Ah, das lässt sich nicht leugnen. Vermutlich wussten Thora und er, was du vorhattest. Natürlich. Hör zu, jetzt geht es nur noch um die Einheit unserer Menschheit. Für mich sind sie alle Menschen, gleichgültig, welcher Hautfarbe sie sind, welchen Glaubens und welcher Ideologie sie anhängen. Ich muss Ihnen zustimmen, Roden. Danke, Dr. Manoli. Es wäre der größte Fehler aller Zeiten gewesen, Crest an eine bestimmte Nation auszuliefern. Wir hätten ihn nach Amerika bringen müssen. Das war unsere Pflicht. Wenn wir in Nevada Fields gelandet wären, hätte man Crest bereits isoliert. Er wäre ein Gefangener gewesen. Crest aber hat die Bedingung gestellt, frei und ungebunden handeln zu können. Wir haben nicht abzuwägen, was richtig oder falsch ist. Wir haben unsere Befehle. Jetzt, da wir zum ersten Mal Kontakt mit fremden Intelligenzen haben, möchte ich menschlich und anständig handeln. Ich glaube, dass davon unsere Zukunft abhängen kann. Du musst den Verstand verloren haben. In Nevada Fields hätten wir mit unseren Leuten reden können. Hier, mitten in Asien, können wir nur noch einpacken. Crest hat uns die Garantie gegeben, dass es nicht zu einem atomaren Krieg kommen wird. Und ich bin hier gelandet, weil wir nun Zeit genug haben, die arkonidischen Spezialgeräte aufzubauen. Du könntest meine Gurte lösen, Alter. Ich werde dir behilflich sein. Du bist dir doch klar darüber, dass es spätestens in einer Stunde knallen wird. Na und? Sollen sie knallen? Hier an dieser Stelle wird einmal eine Riesenstadt entstehen. Hier werden einmal überlichtschnelle Raumschiffe gebaut werden. Und hier wird es sein, wo das Samenkorn für eine tatsächlich geeinte Menschheit gelegt wird. Wie hast du dich entschlossen, Bulli? Tja, ich kenne die Menschen. Sie meinen es ja nicht besonders böse, aber sie sehen doch gern auf ihren Vorteil. Ich halte es für besser, wenn Crest ungebunden bleibt. Ja, mehr habe ich auch nichts zu sagen. Dr. Manoli? Wenn Crest dafür garantiert, dass er sein Wissen zum Nutzen der gesamten Menschheit verwendet, dann habe ich keine Einwände. Ein Verbrechen allerdings wäre es, eine bestimmte Macht zu bevorzugen. Sie dürfen ganz beruhigt sein. Roden hat auf mein Verlangen diesen Landeplatz gewählt. Wie wollen Sie sich und uns denn schützen, Crest? Man wird uns zusammenschießen. Das ist doch sonnenklar. Agenten von allen Nationen werden kommen und... Flip, eine fremde Intelligenz spricht nur von der dritten Welt des Sol-Systems. Niemals aber von dieser oder jener Nation. Du hättest mir schon auf dem Mond Einzelheiten deines Planes verraten sollen, Alter. Crest, wir müssen was unternehmen. Mit schönen Worten über die Einigung der Menschheit kommen wir nicht weiter. Wir werden etwas tun. Verlassen Sie sich drauf. Flip, wir meinen es gut. Mein Gott, wir sind doch keine Verbrecher. Soll es falsch sein, im Interesse der Menschheit alles zu riskieren? Wir stehen am Beginn eines neuen Zeitalters. Jetzt gilt es richtig und verantwortungsbewusst zu handeln. Crest wird nicht zum Werkzeug irgendeiner Nation werden. Mein Wort darauf. Ich bin für frische Luft. Na, was sagt ihr dazu? Im Laderaum der Stardust begann eine rätselhafte Maschine zu summen. Damit nahm die dritte Macht ihre Arbeit auf. Perry Rodan blickte zum blauen Himmel empor. Langsam löste er die Rangabzeichen vom Schulterstück seiner Kombination. Er nahm seinen Abschied von den US Space Forces, entschlossen, von nun an nur noch der gesamten Menschheit zu dienen. Trügerische Ruhe herrschte in der Wüste Gobi. Doch schien keine fremde Macht die Landung der Stardust bemerkt zu haben. Doch Perry Rodan wusste es besser. Von einem kurzen Ausflug an die trockene, heiße Luft der Wüste kehrte er ins Raumschiff zurück. Wie geht es Ihnen, Crest? Danke, Roden. Ich fühle mich nach wie vor schwach. Aber sonst bin ich in Ordnung. Die frische Luft bekommt mir ausgezeichnet. Wir werden Ihnen weiterhin helfen. Aber Sie wissen, dass Ihr Gesundheitszustand nicht unser einziges Problem ist. Wir brauchen Ihr Wissen und Ihre Ausrüstung, wenn wir in der Situation bestehen wollen, der wir bald ausgesetzt sein werden. Wir sollten uns jetzt überlegen, was zu tun ist. Bulli, kümmere dich um die Nachrichten. Wir müssen wissen, was in der Welt passiert. Keiner wird uns auf die Nase binden, was er gegen uns plant. Mir wäre lieber, ich könnte mit General Pounder sprechen. Vorerst schweigen wir. Sollen die anderen sich doch die Köpfe zerbrechen, warum wir nicht antworten? Ich muss sie erst reif machen für das, was ich beabsichtige. Reif? Ich fürchte, wir sind auch bald reif. Crest, was hat Tora Ihnen an Waffen mitgegeben? Der Energieschirm, dürfte vorerst das Wichtigste sein. Er dient zwar nur der Verteidigung, wird aber seinen Eindruck auf eventuelle Angreifer nicht verfehlen. Darüber hinaus haben wir 3 Psychostrahler. Damit kann man einen Menschen lähmen oder ihm bei geringerer Strahlungsintensität seinen Willen aufzwingen. Ausgezeichnet. Dann haben wir noch das Funkgerät. Es arbeitet auf Hyperraumspur. Das ist notwendig, weil Thora mit ihrem Schiff auf der Rückseite des Mondes liegt. Und weiter? Mit dem Gravitationsneutralisator können wir die Schwerkraft in einem Umkreis von nahezu 10 Kilometern aufheben. Das sollte eigentlich genügen. Harry, die Sendungen werden gestört. Ich kann Amerika nicht empfangen. Alles ist überlagert. Aber eine Station ist sehr stark. Sie muss in der Nähe sein. Der Kerl spricht Englisch mit Akzent. Aha. Wir sollen nichts unternehmen, da die Bergungsaktion bereits angelaufen ist. Bergungsaktion. So kann man das auch nennen, was die Chinesen mit uns vorhaben. Antworte ihnen, dass wir auf ihre Hilfe keinen Wert legen. Es ist soweit. Sie kommen. Ein Hubschrauber. Tatsächlich, sie landen. Keine 100 Meter entfernt. Bulli, du bleibst hier. Nimm einen der Handstrahler und warte ab, bis ich dir ein Zeichen gebe. Größte Einstellung. Ich gehe zu Ihnen. Aber... Kein Aber. Sie wollen uns lebendig. Es besteht keine Gefahr. Viel Glück, Perry. Danke. Ich steige jetzt aus. Zwei Offiziere. Sie kommen mir entgegen. Wir freuen uns, dass Sie sicher landen konnten. Ich bin Marshall Lohn, der Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte unseres Reiches. Dies ist Major Bhutan. Perry Roden. Darf ich fragen, was Sie zu uns führt? Wie bitte? Es ist sehr freundlich, dass Sie sich um uns bemühen, aber es ist zwecklos. Die gleiche Antwort würde ich einem Offizier der amerikanischen oder der russischen Armee geben, falls es Sie beruhigt. Ich verstehe nicht ganz. Sie mussten notlanden. Sie benötigen Hilfe. Oder können Sie selbstständig widerstalten? Und wenn es so wäre? Sind Sie freiwillig hier gelandet? Ja. Wir hätten überall auf der Erde landen können. Und warum ausgerechnet hier? Weil dies hier eine wertlose Wüste ist. Bitte sehen Sie dieses Gebiet künftig als Bereich einer neutralen Macht an. Verhandlungen führen wir nur mit Regierungen. Ihnen, Marschall Rohn, würde ich empfehlen, die Truppen umkehren zu lassen, die auf dem Wege hierher sind. Sie haben von einer neutralen Macht gesprochen, Lodan. Ein schlechter Witz. Wie Sie meinen, Marschall Rohn. Meine Herren, ich darf Sie bitten zu gehen. Einen Augenblick, Lodan. Nehmen Sie die Hände hoch. Sie wollen auf mich schießen, Major Bhutan? Sind Sie ein Spion? Glauben Sie mir, die Amerikaner sind ebenso erstaunt über mein Verhalten wie Sie. Aber Sie werden noch begreifen. Bleiben Sie stehen. Lodan, ich schieße. Sie sollen stehen bleiben. Major Bhutan, hören Sie auf mit dem Unsinn. Ich weiß, dass Sie mich nicht treffen wollen. Kommen Sie, Hill, sofort. Das beeindruckt mich nicht, überhaupt nicht. Endlich bist du aus der Schusslinie raus. Lass sie, sie schießen mich noch einmal. Und wie du siehst, ziehen sie sich auch schon zurück. Aha. Der mit der vergoldeten Hose ist doch sicher ein General. Ich würde ihm gern einsuggerieren, dass er ein Zirkusclown ist. Und ihn dann zurückschicken. Wäre das nicht ein netter Spaß? Ich habe nichts gegen einen Spaß, Bulli. Zeig Ihnen, was der Neutralisator kann. Aber sofort doch, Alter. Warte mal, hier haben wir ihn. Wie sagte Crest doch? Auf die beiden richten und einschalten. Hilfe! Hilfe! Was? Was? Perry, sieh dir die beiden Helden an. Sie schweben in die Höhe. Scheint etwas ungewohnt für sie zu sein. Hey, Dr. Manoli, Flip, kommt her, seht euch das an. Diese Narren, sie schießen. Und bringen sich damit erst recht in Schwung. Seht euch das an, wie sie davon zischen. Lass die beiden Freunde langsam wieder landen, Bull. Schalte den Neutralisator vorsichtig zurück, hörst du? Sonst stürzen sie ab. Jetzt schon? Jetzt schon. Die beiden sind weit genug geflogen. Also, nun hab ein Einsehen mit ihnen. Ja, schön. Es soll ja keine Vergnügungsreise für sie sein. Gut so. Kannst du einen Hubschrauber fliegen? Natürlich, warum? Hey, seht mal, die beiden kommen schon wieder angerannt. Sie haben ihren Schock aber schnell überwunden. Marschall Rohn, bleiben Sie stehen. Komm, Bulli, wir gehen zu Ihnen. Wenn Sie Schwierigkeiten machen, lässt du sie fliegen. Mit Vergnügen, Perry. Das wird Sie teuer zu stehen kommen, Lodan. Was war das überhaupt? Aufhebung der Schwelkraft? Lassen Sie Ihre Truppen umkehren, Rohn. Sonst erleben Sie noch ganz andere Überraschungen. In der Stardust haben wir Maschinen, von denen Sie noch nicht einmal zu träumen wagen. Waffen also? Das habe ich mir doch gedacht. Der Hubschrauber bleibt hier. Ich beschlagnahme ihn. Sie tun was? Das ist ja unglaublich. Sie wissen wohl nicht, wo Sie sind. Sie hören noch von mir. Kommen Sie, Major Bhutan. Die beiden verschwinden. Oh, schade. Ich hätte gern noch ein wenig mit dem Neutralisator geübt. Sieh dir schon mal den Hubschrauber an. Wozu zum Teufel? Wir müssen Ersatzteile und Medikamente besorgen. Und du willst doch sicher nicht zu Fuß durch die Wüste Gobi laufen, oder? Na, bestimmt nicht. Du hast also vor, mich mit der Maschine wegzuschicken? Ja, einer muss es ja schließlich tun, nicht wahr? Und ich kann mich auf niemanden so verlassen wie auf dich. Na gut, einverstanden. Ich sollte jedoch bald starten. Da hinten ist eine Staubwolke über den Bergen. Siehst du sie? Natürlich, schon die ganze Zeit. Sie stammt von den heranrückenden Truppen der Asiatischen Föderation. Aber die werden nichts gegen uns ausrichten, oder? Nein. Sobald du gestartet bist, schaltet Crest den Schutzschirm ein. Dann befinden wir uns unter einer Energieglocke, die für alle undurchdringlich ist. Hoffen wir, dass wir uns nicht geirrt haben. Soll ich Flip mitnehmen? Auf jeden Fall. Sie schießen auf uns. Zurück zur Stardust. Crest hat den Schutzschirm eingeschaltet. Tatsächlich. Das ist ja fantastisch. Die Granaten zerplatzen am Schirm. Crest hat Wort gehalten. Verdammt, ja. Aber ich kann nicht mehr starten. Immer mit der Ruhe. Komm, wir steigen ins Schiff. Danke, Crest. Sie können tagelang schießen. Es hilft Ihnen nichts. Ich schließe das Schott. Dann hören wir den Lärm nicht so. Ich liebe diese frische Luft. Und gegen den Kanonendonner kann ich uns abschirmen, indem ich den Schutzschirm entsprechend justiere. So. Ja. Wie sagtest du doch, Perry? Allmählich sollten wir uns das Wundern abgewöhnen. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann schießen sie eine Atomrakete auf uns ab. Und was dann? Nichts. Für uns ändert sich nichts. Meine Herren, ich muss mit dem Hubschrauber starten. Flip nehme ich mit, wenn er will. Wie komme ich nach draußen? Ich meine, der Schutzschirm. Machen Sie sich keine Sorgen, Bulli. Verlassen Sie sich auf mich. Sie werden keine Schwierigkeiten haben. Ich möchte wissen, was jetzt auf der Welt los ist. Bei unserer Regierung, bei der Asiatischen Föderation. Die Hölle, Bulli. Die Hölle. Perry hat mit seinem Verrat die Welt an den Rand eines Atomkrieges getrieben. Und dort verharrt sie nun schon seit einigen Jahren, Flip. Meine Absicht ist es, einen Atomkrieg für alle Zeiten unmöglich zu machen. Eine Atombombe! Sie haben eine Bombe geworfen! Ruhe! Seid nicht schreit! Seid doch still und beherrscht euch! Aus hier! Nichts ist passiert. Überhaupt nichts. Der Schutzschirm hat gehalten. Mein Gott. Ich dachte wirklich, es ist aus. Es war so hell. Ich wäre fast blind geworden. Sie haben wirklich keinen Grund zur Sorge. Keine Atombombe wird unseren Schutzschirm zerschlagen. Wir sind absolut sicher. Auf der Erde gibt es keine Waffe, die uns erreichen könnte. Dennoch darf so etwas nicht noch einmal passieren. Oder das Atomfeuer wird sich über den ganzen Planeten ausbreiten. Sie haben recht, Crest. Beide Großmächte belauern sich vermutlich zurzeit voller Angst und Argwohn. Eine weitere Explosion könnte einen Atomkrieg auslösen. Sie müssen unter allen Umständen Kontakt mit Ihren Vorgesetzten aufnehmen, damit wir erklären können, was unsere Absicht ist. Wir werden es versuchen, Crest. Es darf nicht zu einer Katastrophe kommen. Rodan gelang es nach einigen vergeblichen Versuchen, eine Funkbrücke zur Weltraumleitstelle in Nevada Fields aufzubauen. Über Satellit funktionierte die Verbindung so gut, dass Rodan die tiefen Linien der Müdigkeit in General Pounders Gesicht sehen konnte, als dieser endlich auf dem Bildschirm erschien. General Pounder, ich melde mich mit meiner Besatzung vom Mondflug zurück. Besatzung wohlauf, die Stardust ist... Rodan, sind Sie verrückt geworden? Wollen Sie mir nicht erklären, warum Sie in der Wüste Gobi gelandet sind? Welche Panne war dafür verantwortlich? Keine, General. Ich bin absichtlich hier gelandet. Was? Was haben Sie da gesagt? Absichtlich? Rodan, Sie wollen doch damit nicht etwa sagen... Nein, ich bin nicht zur Asiatischen Föderation übergelaufen. Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären. Ich möchte wissen, was es da zu erklären gibt. Sie vernichten die Stardust, sofort. Und dann ergeben Sie sich den Streitkräften der AF. Haben Sie das verstanden? Verstanden schon, Sir. Aber ich werde Ihren Befehl nicht ausführen. Major Rodan, ich befehle Ihnen... Ich bin nicht mehr Major. Und nicht mehr Ihr Untergebener. Hören Sie mir endlich zu. Nun gut. Reden Sie, Rodan. Reden Sie. Aber Sie sollen wissen, dass von Ihren Worten abhängt, ob wir in 10 Stunden einen weltumfassenden Atomkrieg haben oder nicht. Die Asiatische Föderation ist davon überzeugt, dass die Stardust ein von den USA absichtlich gelandeter Stützpunkt ist. Wird er innerhalb der nächsten 10 Stunden nicht aufgegeben, dann sprechen die Waffen. General, wir sind auf dem Mond auf außerirdische Intelligenzen gestoßen, die dort mit einem Forschungskreuzer gelandet sind. Außerirdische? Das Raumschiff der Fremden enthält ein Arsenal von Waffen, mit denen man unser gesamtes Sonnensystem vernichten könnte. Todesstrahler und Energieschirme, Gravitationsneutralisatoren und Antineutronenfelder, mit denen jede Atombombenexplosion verhindert werden kann. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Dazu haben wir Handwaffen, von deren Wirkung Sie sich keine Vorstellung machen können. Sie werden sich denken können, General, dass wir diese ungeheuerlichen Machtmittel keiner Nation der Erde in die Hand geben wollen. Aber Sie sind im Gebiet der EF gelandet und da dieses Gespräch abgehört wird, weiß die ganze Welt, was Sie auf dem Mond gefunden haben. Es wäre besser, Sie hätten geschwiegen. Die Welt soll es wissen. Die Waffen bleiben in meiner Hand und ich werde dafür sorgen, dass niemand einen Krieg beginnt, der uns alle vernichten würde. Sie? Ja, ich. Überall auf der Erde stehen Atomraketen bereit. Mit einem Knopfdruck können sie in den Himmel gejagt werden. Und bevor Sie noch Ihr Ziel erreichen, starten auf der Gegenseite die Vergeltungswaffen. Sie haben gerade gesagt, dass in 10 Stunden ein Atomkrieg ausbrechen kann. Das ist nicht unsere Schuld. Ich frage nicht nach der Schuld der einen oder der anderen Seite. Ich will diesem Wahnsinn ein Ende machen. Sie würden Ihrem Land einen unschätzbaren Dienst erweisen, wenn Sie... Wenn ich diese Waffen nach Nevada Fields bringen würde. Irrtum, General. Der Ostblock und die Asiatische Föderation würden sich derart bedroht fühlen, dass sie sich zum Krieg gegen den Westen entschließen würden. Nein... Ich halte an meinem Plan fest. Welcher Plan ist das? Ich bilde die neutrale dritte Macht zwischen den Blöcken. Ich habe die Möglichkeit, jede gestartete Atomrakete wirkungslos zu machen. Keine Atombombe wird zünden. Wir werden jeden Angriff auf die Stardust zurückschlagen, von wem auch immer er geführt wird. General, er ist verrückt geworden. Die Arkoniden haben ihn um seinen Verstand gebracht. Rodan ist ein Meuterer! Flip, warum denn so aufgeregt? Der General darf ruhig wissen, dass du nicht mit uns einverstanden bist. Du darfst die Stardust verlassen, aber vorher bestätige dem General, dass wir auf dem Mond die Waffen gefunden haben, die ich aufgezählt habe. Es stimmt. Rodan kann, wenn er will, die Zerstörung der Welt verhindern. Na also, Flip. Und jetzt lass mich weiterreden. Du lässt mich gehen, Perry? Du hast mein Wort, Flip. Danke. Rodan, Sie wollen einen Atomkrieg verhindern? Ja, begreifen Sie denn nicht, dass gerade Sie dafür verantwortlich sind, wenn in 10 Stunden die Waffen sprechen? Sollen Sie sprechen. Sie werden keinen Schaden anrichten. Kehren Sie um, Rodan. Noch ist Zeit dazu. Tut mir leid, General. Eines Tages werden Sie mich verstehen. Im Augenblick kann ich Sie nur bitten, mir zu verzeihen. Ich will es versuchen, Rodan. Ich will es versuchen. Dieses Gespräch wurde auf der ganzen Welt abgehört. Doch es beruhigte die Politiker in Ost und West nicht. Moskau und Peking glaubten nicht daran, dass Rodan auf dem Mond etwas gefunden hatte, was die Welt verändern konnte. Die Stunden verstrichen. Überall auf der Welt wurden die Atomraketen abschussbereit gemacht und die Techniker in den Kommandostellen warteten auf den letzten Befehl. Den Befehl, der das Ende der Welt einläuten würde.